Liebe Arbeit Gebüß mit Y. Wenn ihr wollt, dass die Arbeit Nemüs mit Y nicht dauernd wegen der Kindis mit I oder der Schulis mit I zu Hause bleiben, weil das Kindi, der Kindergarten, oder die Schule wegen fehlender Personalüs mit Y eingeschränkte Öffnungs- oder Unterrichtszeiten haben, müsst ihr den Arbeitnehmüs mit Y, die untereinander übrigens Kollegüs mit Y sind, bessere Anreize bieten. Gilt auch für Pflegüs mit Y im Pflegi mit I. Jetzt mal unter uns und ungeachtet der Personalproblematik. Sagt mal, hackt's? Arbeitgebüs, Arbeitnehmüs, Pflegis, Schulis, Kindis, Menschis? Liebe Leutis, habt ihr das Schussi nicht gehört? Herzlich willkommen hier im Sprachstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 212, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Kindis im Kindi, Schulis im Schuli und Pflegüs im Pflegi. Es ist an der Zeit, gepflegt auszurasten. Das liest sich nicht nur scheiße, das hört sich sogar scheiße an und erinnert mich an die Mädels auf dem Schulhof, es ist einige Jahre her, die sich nicht erblödeten Weisheiten zu artikulieren wie »Ich bin Schule« und »Ich hab keinen Bock mehr auf schwer«. Bei letzterem ging es mutmaßlich um Mathematik. Oder um Deutsch. Wer weiß das schon so genau? Sprache wandelt sich, und das ist gut so, aber wenn sie derart verballhornt wird, weil es sich so schneller ins Handy tippen lässt, gehöre ich schneller zu den Misanthropüs mit Y, als ihr hören könnt. Auch wenn diese Sprachbeugung mutmaßlich einem höheren Zweck dient, so könnte ich mir vorstellen, dass das Ypsilonieren einzelner Substantive der Tatsache geschuldet ist, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als mittels Sternchen oder Doppelpunkten ausgedrückt werden könnte. Zum Beispiel auch die Hölle, Sprachstrich. Da steckt der Teufel, und ja, es ist der Teufel, nebst aller Dämonüs mit Y im Detail. Oder ist ein Eichhörnchen. Meine Fresse, alle bekloppt. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht ganz verschneematscht aus. Unfassbar, aber wahr. Allem Klimawandel zum Trotz hat es hier im Oberbergischen tatsächlich geschneit und zack, Schneechaos. Und Unfälle. Obwohl in mit Assistenzsystemen überfrachteten Autos das Gros der Fahrenden in voller Überforderung Schrittgeschwindigkeit tierte. Auf der nass gesalzenen Landstraße. Innerorts jedoch mit mindestens 50, mutmaßlich, weil sonst der Matsch des ungeräumten Schutzstreifens nicht weit genug über den geräumten Bürgersteig spritzt. In unserer Siedlung konnte das glücklicherweise nicht passieren, denn da wurde nicht geräumt. Eine Win-Win-Situation, denn Winterreifen haben auf 10 cm hohem ungesalzenen Schnee den besseren Grip. Sofern die Räder nicht durchdrehen, weil in Fahrzeugen fahrzeugführender Grobmotoriker innen am Anti-Schlupfsystem gespart wurde. Oder man es abgeschaltet hat, weil es die Antriebsleistung des Fahrzeugs derart verringerte, dass es stehen blieb. Ein Arbeitskollege hat so ein Kfz, bei dem man just dieses Assistenzsystem nicht abschalten kann, was bei Glätte regelmäßig dazu führt, dass er die Karre am Berg stehen lassen und die letzten Meter nach Hause zu Fuß gehen muss. Tja nun, irgendwas ist ja immer, und sei es nur mangelnde Kenntnis in Physik. Denn es gibt immer einige, die in Verehrung ihrer super teuren Autos glauben, dass die hochtechnologischen Beförderungswunderwerke allen Widrigkeiten trotzen können und werden, ungeachtet des persönlichen Unvermögens, ein Auto führen zu können, selbstverständlich. Mit trügerischer Sicherheit funktioniert das in der Regel auch. Allerdings nur bis zu dem Punkt, wo es nichts mehr zu regeln gibt, denn ist die Haftung dahin, macht's Regeln keinen Sinn. Dann greifen nur noch physikalische Gesetze. Und mit ein bisschen Glück die Insassenschutzsysteme nebst der Vollkaskoversicherung, sofern abgeschlossen. Was waren das noch Zeiten damals, TM, als wir noch mit Hecktrieb und Winterlast im Kofferraum bei zweistelligen Minusgraden wochenlang über verschneite Straßen fuhren? Da rutschte nix. Das waren noch Winter. Oh, the weather outside is frightful, and my car outside is mightful, and because there's a place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs for stopping, and I bought some cash for dropping. The world are turned white below, let it snow, let it snow. When I finally reach the night, I love driving through the storm. The grip of my tires are right, and the seat heating keeps me warm. The engine is slowly dying, for the last cash I'm trying. But as long as I love it so, let it snow, let it snow, let it snow. Whoa, let it snow, let it snow, let it snow. Ba-dum, boom. Prost! Neues aus Open Caching, respektive dem OC Talk 136. Wie man hört, nimmt Team Okidoki an der Geocaching-Meisterschaft teil, sofern das Team die Qualifikation schafft. Wie auch immer, auf der Briefmarke sind sie schon und um Unterstützung wird gebeten. Wie das? Da nur maximal 18 Teams aus jeweils 5 volljährigen Teilnehmern an der Meisterschaft teilnehmen können und sich nur Teams anmelden dürfen, die von außerhalb des 50 Kilometer Bannkreises um Cottbus kommen und sich für die 19. GC-Meisterschaft bis zum 25.01.2025 anmelden müssen, sowie eine Teilnahmegebühr von 20 Euro pro Person berappt haben, stünde die Teilnahmechance recht gut. Sollten sich jedoch mehr als 18 Teams anmelden, wird vorab eine Qualifikation durchgeführt, die am 15.02.2025 in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr online stattfindet. Dafür wird seitens der Probanden eine stabile Internetverbindung mit mindestens einem PC oder Laptop mit einem aktuellen Browser, einem Premium-Geocaching.com-Account und viel Hirnschmalz, Kreativität und Spaß benötigt und erwartet. Die Gesamtwertung wird anhand aller Einzelergebnisse der Qualifikationsaufgaben ermittelt. Die 18 besten Teams dürfen an der 19. Geocaching-Meisterschaft teilnehmen. Bei Punktgleichheit entscheidet die schnellste Gesamtzeit, will sagen, wenn's das Okidoki-Team, sofern notwendig, mit eurer Hilfe über die Quali schafft, könnten sie teilnehmen und möglicherweise unter Umständen vielleicht die Geocaching-Meisterschaft gewinnen. Also, hängt euch rein! Ungeachtet des Ergebnisses munkelt man, dass im September 2025 in Solothurn das OCHQ12 stattfände, das Open Caching Headquarter Event Nr. 12. Genaues wusste man nicht, bis neuesten Gerüchten zufolge nun vom 12. bis 14. September in und Umgebung von Solothurn, der angeblich schönsten Barockstadt der Schweiz, das OCHQ12 stattfindet. Vielen Dank an den die Flötenblasende. In diesem Zusammenhang steht eine Führung in und auf den Jura im Gespräch. Das ist eine Gebirgskette nordwestlich des Alpenkamms und des schweizerischen Mittellandes und darin gibt es das Nidlenloch, eine Karsthöhle in der Gemeinde Oberdorf im Kanton Solothurn in der Schweiz, übrigens ein Naturschutzreservat. Erstmals erwähnt im Jahre 182 und im Jahre 1909 als die tiefste Höhle der Welt bezeichnet. Wuhu! Der Höhleneingang befindet sich laut Wikipedia auf 1274 Meter über Normalnull an der Nordwestflanke des Weißensteins. Von dort führt sie mit einer Systemgesamtlänge von 7561 Metern bis zu 407 Meter in die Tiefe, womit sie lange Zeit als die tiefste Höhle des Schweizer Juras figurierte. Der Eingang des jährlich von rund 3000 Personen besuchten Nidlenloch ist zwar durch ein massives Gitter verschlossen, den Schlüssel erhält man jedoch gegen ein Depot und eine bescheidene Eintrittsgebühr in einem nahegelegenen Gasthof. Das wäre der Knaller, oder? Gut, es ist derzeit eine reine Mutmaßung meinerseits auf die Ansage im Jura, aber hey, was gäbe es da sonst? Tatsache ist, dass ich hibbelig werde und die Holde, nun, ich hoffe, dass sie sich jobtechnisch irgendwie losgeeist kriegt, denn ohne sie mag ich nicht hi. Apropos losgeeist. Kälteeinbruch im Oberbergischen. Grundsteuerbescheid ließ Lindlerer frösteln. Ein derartiger Kausalzusammenhang ließ sich nicht feststellen. Dennoch waren wir am Montag, den 13.01.2025, temperaturtechnisch fast zweistellig im Minus. Und so sah das freistehende Auto dann auch aus. Außen raureif komplett, innen raureif an der Windschutzscheibe. Die äußere Scheibenvereisung war mit Eistau schnell beseitigt, aber die innere, da brauchten Scheibenheizung nebst Umluftgebläse doch einen Moment mit manueller Handtuchunterstützung, bis das Fahrzeugführen gefahrlos möglich war. Was man allerdings gern vergisst, sind die Frontscheinwerfer. Innerorts alles schick, aber außerorts dann die Überraschung. Das Abblendlicht gestaltete sich als bessere Kutschenbeleuchtung. Fernlicht als szenisch breit gestreute Indirektausleuchtung der Umgebung. Durch den gezielten Einsatz der Nebelscheinwerfer konnte der Straßenrand als Orientierungshilfe ausgeleuchtet werden. Was waren das noch Zeiten, damals TM, als H4-Leuchtmittel gezielt die Streu- oder Klarglasscheiben der Scheinwerfer beheizten und für ein zügiges Abtauen sorgten. Dank modernster LED-Scheinwerfertechnik überstand der Raureif die Fahrt nach Engelskirchen übrigens vollkommen unbeschadet. Tja nun, als wäre es zu viel verlangt, Motorwarmluft oder die LED-Abwärme gegebenenfalls über den Fahrtwind ins Scheinwerfergehäuse zu leiten oder einfach ein Heizelement einzubauen. Selbstverständlich hätte ich auch mit einem Lappen und warmem Wasser, aber hey, was soll ich denn noch alles machen? Morgens früh, in der Kälte, in der Nacht, in der Dunkelheit. Kommen wir zu einer anderen Geschichte. Neulich irgendwo in einem Unternehmen in Deutschland. Die Spülmaschine in der Teeküche ist kaputt, altersschwach, porös, was weiß ich, und eine neue muss her. Kommt der Haushaltsgerätedealer, guckt, berät und bietet was an. Mit App. Denn alle modernen Hausgeräte namhafter Hersteller gibt's angeblich jetzt mit App. Wusstet ihr das? Klar wusstet ihr das. Ich nicht. Aber ich halte mein Haus auch gern dumm. Gerade jetzt im Alter. Stell dir vor, du wirst altersblöd und plötzlich ist deine Hütte intelligenter als du. Nicht auszudenken. Dennoch war meine Neugierde geweckt. Ich schaute ins Netz und wurde fündig. Eine App, die meine Küchen- und Hausgeräte steuert und überwacht, startet, stoppt, deren Programme auswählt oder Timer einstellt. Die mich pusht, wenn das jeweilige Programm beendet ist und die Geräte leichter bedienbar macht, mit exklusiven Bedienmöglichkeiten, so werben sie zumindest. Dann kann ich im Urlaub gucken, ob ich den Ofen ausgemacht habe oder die Kühlschranktür offen steht oder ob die Kaffeemaschine entkalkt werden muss oder ob ausreichend Milch im Kühlschrank ist oder ausreichend Spülmaschinentabs im Keller, sofern sie Tabzähler synchronisiert mit der Spülmaschine bestellt werden und die Ratten sie nicht fressen. Oder sie sich im feuchten Keller einfach auflösen, weil das Wasserrohr der Waschmaschine vor dem Wasserstopp gerissen ist, was die Maschine wiederum nicht weiß. Und selbst wenn die Waschmaschine ihr Programm ordnungsgemäß beendet, was sie mir per Push-Nachricht melden könnte, wäre da niemand, der das Ding ausräumt und die Wäsche aufhängt oder in den Trockner lädt oder letzterem den Filter vor der Kondensatoreinheit reinigt, wenn der mal wieder dicht ist. Das ist beim Geschirrspüler nicht anders, denn auch der befüllt oder entleert sich nicht selbsttätig oder holt sich die Reinigungstabs aus dem Keller. Könnte und würde der das, könnte er auch selbst gucken, ob noch Tabs da sind oder er nachbestellen muss. Wegen der Ratten oder dem Wasserschaden, den er dann auch gleich melden könnte, vor Ort per Push-Nachricht an die Feuerwehr. Da muss man nicht auf die Kamera im Kühlschrank warten, die das Wasser im Erdgeschoss erst sieht, wenn ohnehin alles zu spät ist, sofern man die Kühlschranktür aufgelassen hat. Wenn sie geschlossen ist, ist es mutmaßlich im Kühlschrank dunkel, obwohl die Kamera ja eine Kühlschrank-Innenlichtsteuerung benötigt, damit man im Supermarkt gucken kann, was alles drin ist. Es sei denn, sie hat einen Nachtsichtmodus und Röntgen, falls die Milchtüte direkt davor steht. Dann könnte man ältere Lebensmittel auch gleich mal Gamma sterilisieren. Vielleicht als exklusive Bedienmöglichkeit, sofern vorhanden. Oder eben nicht, falls akute Darmträgheit detektiert würde, also am App-Benutzenden. Falls Sie es alleine essen wollen, drücken Sie die Raute, ansonsten das Sternchen. Ah ja, und mit Push-Nachricht, Livestream und Videokopie, sobald die Tür geöffnet wird. Dann weiß man, wer einem die Buttermilch wegsäuft oder den Joghurt klaut. vielleicht sogar unbekleidet beim Schlafwandeln. Bei genauerer Betrachtung gegebenenfalls eine gruselige Vorstellung. Andererseits könnte das Leben retten, wenn zum Beispiel Diabetes mit Y über- oder unterzuckert an den Kühlschrank gehen und die falsche Flasche oder Tüte greifen. Da könnte der Kühlschrank den gescannten Zuckerwert vergleichen und sofort warnen oder gleich die Tür verriegeln, wenn nichts Passendes drin ist. Und den Notruf absetzen. Sofern man diese smarten Sensoren am Arm verwendet und nicht noch selber piekst und misst. Wenn der Kühlschrank dann gegebenenfalls noch auf die elektronische Patientenakte zugreifen könnte, um gegebenenfalls bestehende Allergien mit Lebensmittelinhaltsstoffen abzugleichen, das hätte doch was. Sofern man der EPA, also der elektronischen Patientenakte, nicht widersprochen hat. Dann sollte da nämlich nichts drinstehen. Also in der Akte, nicht im Kühlschrank. Außer vielleicht bei einer Diät. Womit wir bei den Neujahrsvorsätzen wären. Für 2025 habe ich mir vorgenommen, mein Home weiterhin blöd zu halten. Das hat schon die letzten Jahre gut geklappt. Und mit diesem Bombenvorsatz endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 212 vom 16.01.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. The weather outside is frightful, and my car outside is mightful, and because there's a place to go, let it snow, let it snow, let it snow.